Kundgabe 4811. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1950. Göttliche Offenbarungen. Wissen. Hilfe. Schöpfung. Wort. Was euch der Geist aus mir offenbart, gilt für alle Ewigkeit. Und so werdet ihr also erkennen, dass nur das als göttliche Offenbarung gewertet werden kann, was als himmlische Weisheit anzusprechen ist. Also das Wissen, das euch Kenntnis gibt von dem sonst ewig Unergründlichen, von der Wesenheit eures Schöpfers und Vaters, von seinem ewigen Heilsplan, das Wissen um Ursache, Zweck und Ziel alles dessen, was ist. Das ist also das göttliche Wissen, was euch durch meinen Geist vermittelt wird, in Form meines Wortes, als göttliche Offenbarung. Dazu gehört alles, was Ursache, Zweck und Ziel des Gesamten erläutert. Göttliche Offenbarungen sind ferner die Beweise meiner Existenz, meiner Liebe, Allmacht und Weisheit. Und so ist auch die gesamte Schöpfung eine Offenbarung meiner selbst für den, der sie als solche erkennen will. Wie aber auch jegliche offensichtliche Hilfeleistung in irdischer Not eine Offenbarung meinerseits ist. Denn immer werdet ihr Menschen, so ihr es wollt, eine mich beweisende Äußerung erkennen können, ein Zeichen der Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Die größte Offenbarung bleibt jedoch immer mein Wort, das durch die innere Stimme tönend oder gedanklich vernommen wird. Denn durch dieses Wort trete ich selbst, dem Empfangenden, und durch diesen auch allen Menschen nahe und äußere mich ihnen gegenüber. Ich spreche zu den Menschen in einer Art, dass jeder mich verstehen kann. Ich schaffe also durch das Wort eine Verbindung zwischen der geistigen und der irdischen Welt. Ich lenke die Gedanken der Menschen aus der irdischen Welt in das geistige Reich. Ich weise sie hin auf ihr Ziel und führe alle Mittel an, die den Zweck erfüllen sollen, die Menschen zum Ziel zu führen. Ich gebe den Menschen unmittelbare Offenbarungen aus der Höhe, auf dass sie der Tiefe entfliehen und aufwärts streben sollen. Denn diese Offenbarungen, die also nur den Zweck haben, die Menschen zur Höhe, zu mir zu leiten, sind nicht vergänglich. Sie bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit, weil mein Wort unvergänglich ist, weil was einmal von mir gesprochen ist, unweigerlich Ewigkeitsdauer hat und auch haben muss, ansonsten ich nicht vollkommen genannt werden könnte. Was von mir ausgeht, was durch meinen Geist den Menschen kundgetan wird, muss unwiderrufliche Wahrheit sein, und die Wahrheit bleibt ewig, was sie ist. Und also bin ich der Urquell der Wahrheit. Und diesem Quell entströmt das lebendige Wasser, göttliche Offenbarungen, die zum Leben erweckende Gnadengaben sind, die der Seele verhelfen zur Vollkommenheit, zur Reife, die sie braucht, um sich mit mir zu verbinden, auf ewig. Eine göttliche Offenbarung ist durch nichts zu ersetzen, denn gibt es wohl etwas Besseres, als von mir einer Ansprache gewürdigt zu werden, die sich stets fördernd für die Seele auswirken muss? Gibt es etwas Beseligenderes, als vom Vater belehrt zu werden, auf welchem Wege das Kind zum ewigen Leben gelangt? Gibt es einen größeren Garanten für die Wahrheit als die ewige Wahrheit selbst? So ich mich aber meiner Kinder annehme, so sind sie wahrhaft gut betreut. Darum offenbare ich mich denen, die meine rechten Kinder sind, und ich gebe ihnen mein Wort zum Zeichen meiner unermesslichen Liebe. Amen.